Ja, meine abschließenden Worte sind vielleicht sowas in diese Richtung, dass es heißt, nicht, dass es nicht heißen sollte Deutsch aber, sondern Deutsch und. Und dabei stellt sich für mich einfach die Frage, mein vermeintlicher Migrationshintergrund ist eigentlich mein Vordergrund. Und diesen Vordergrund möchte ich erheben und auf den möchte ich stolz sein und den möchte ich zeigen. Und ich wünsche mir dabei, dass wir eigentlich, dass unsere Existenz alleine ist schon Protest, dass wir essen, dass wir tanzen, dass wir lachen, dass wir Geschichten erzählen, dass wir deutsche weiße Allies suchen, also Leute, die mit uns verbündet sind, die mit uns irgendwie diesen ich möchte es nicht Kampf nennen, aber ich möchte es vielleicht Weg nennen, die den Weg mit uns beschreiten und dass wir eigentlich die Geschichten von denen hören sollten, die eigentlich zu selten erzählt wurden und dass wir vielleicht intersektionell, also dass wir so denken oder dass wir es möglich machen, intersektionell zu fühlen und so zu fühlen, dass mehrheitliche Ausgrenzungsgeschichten mehr Raum bekommen und dass wir einfach lachen und das finde ich, das ist schon Kampf genug für die ganzen Leute, die eigentlich gar nicht wollen, dass wir heute hier sind. Und das gilt es zu feiern und das finde ich gut. Ja. Und jetzt an euch Fragen. Seide? Vielen herzlichen Dank für eure Beiträge. Ihr habt viele Aspekte genannt, warum es wichtig ist, Deutsch zu sein. Es ist ein politisches Statement, Deutsch zu sein für uns. Für ein Deutschland, das denkt, ist weiß, sei weiß. Das ist ein politisches Statement, deswegen ist mir sehr wichtig zu sagen, schwarze Deutsche. Oder auch von Rassismus betroffene deutsche Person bin ich. Das ist einerseits. Zweiterseits, ihr habt viele Aspekte erzählt. Als Deutsche haben wir hier Verantwortung für politische Situation in Deutschland. Ich kann nicht sagen, ich bin Iranerin, Ausländer, ich bin betroffen von Rassismus. Ich privilegiere von Krise, die in Afrika 1980 geschehen ist, indem ich gerade von finanziellem Wachstum von Deutschland privilegiert bin, verdiene ich. Und das dürfen wir nicht vergessen. Deutschsein für mich heißt, Verantwortung zu übernehmen vor Situationen, was das Deutschland gerade in der ganzen Welt und in Deutschland macht, dafür bin ich verantwortlich. Andererseits bin ich Iranerin. Und als Iranerin bin ich verantwortlich genau in zwei Seiten. Einerseits als Menschen, die dort diskriminiert erlebt haben und Grund von dieser Diskriminierung, diese Gewalt in Deutschland ist oder in Europa oder in West, in Industrieländern, da meine Stimme erheben und sagen, wie du gerade gesagt hast, ihr habt mein Land, ihr habt unsere Wirtschaft niedergelegt. Ihr seid verantwortlich andererseits, aber andererseits bin ich Iranerin und bin verantwortlich dafür, für viele Ungerechtigkeiten in meinem Namen im Iran und in andere Länder, die drumherum von Iran waren, wie Afghanistan, gemacht worden ist. Mit rauskommen aus dem Iran habe ich diese Verantwortung nicht abgegeben, weil von Privilegien davon immer noch lebe ich und genieße ich diese. Deswegen ich finde wichtig, dass diese Kategorien einmal drauf spucken einerseits, andererseits aber Verantwortung übernehmen von Privilegien, die diese Kategorien uns gegeben oder Positionierungen uns gegeben haben. Deswegen ist mir wichtig, sowohl Deutschland als auch Iranerin zu sein. Ich weiß, dass es wenig Zeit ist. Wenn ihr Zeit habt, vielleicht können wir auch darüber erzählen oder ihr erzählen, was uns Personen, die hier Rassismus erleben, was uns mehr verbinden könnte? Oder wie ist die Zusammenarbeit überhaupt? Wie ist die Verbundenheit da? Gibt es die Möglichkeit? Und wenn ja, gibt es Gruben? Und wenn da gibt, was konnte das überwinden, dass wir zusammenkommen? Merhaba, ben Zeynep, Türkiye'den geliyorum. Henüz bir yıldır burada yaşıyorum. Sürgündeki... Hallihallo, ich bin Zeynep aus der Türkei. Ich bin erst seit einem Jahr hier. Ich bin im Exil aus politischen Gründen, wie die türkischen WissenschaftlerInnen. Ich... fand die Identitätsdiskussion, die im Zentrum dieses Panels, das Panel hat sehr viel über Identität gesprochen und es war für mich schwer, das zu verfolgen. Also warum Deutsch sein? Warum diskutiert er das sehr viel? Ich verstehe das nicht. Ich komme zwar aus der Türkei, aber ich bezeichne mich als Türkin, obwohl ich in der Türkei geboren wurde und meine Eltern sind Türken, aber ich bezeichne mich zum Beispiel aus der Türkei stammend und nicht als Türkin, denn in der Türkei ist das ein großes Diskussionsthema. Türkische Identität, die lehne ich ab, weil die türkische Identität ist voller schrecklicher Dinge, die ich ablehne. Ich bin keine Türkin, ich bin eine aus der Türkei stammende Person. Die Communities, die in der Türkei leben, sind diejenigen, mit denen ich mich verbinden möchte. Ich bin eine Frau aus dem Nahen Osten. Ich bin keine Deutsche, ich will auch nicht Deutsch werden. Vielleicht will ich hier auch nicht so lange bleiben. Aber wenn ich eine Frau bin, dann bin ich eine Frau, die aus Deutschland ist. Das heißt, warum wollen wir deutsch sein? Warum wollen wir deutsch aussehen? Das verstehe ich nicht. Vielleicht, weil ich neu bin, verstehe ich das nicht. Also warum ist Identität hier so im Zentrum? Das habe ich nicht verstanden. Es tut mir leid. Danke sehr. Ria? Also ich habe euch sehr gut zugehört und ich habe ganz neue Ansätze des Denkens erfahren. Ich habe aber auch meine Schwierigkeiten damit. Ich habe auch ein bisschen Bauchschmerzen bekommen. Und zwar, für mich ist es, wie gesagt, ich lebe seit 70 Jahren hier in Deutschland, hier aufgewachsen, geboren natürlich und kenne alle diese ganzen Ismen, die es in dem Leben gibt. Und ich habe zum Beispiel immer darunter, sage ich mal, mich hat es immer gestört, dass ich nirgends dazugehört habe. Und vor 32 Jahren, als unsere Bewegung anfing, war endlich ein Name da, Afrodeutsch. Das war etwas, damit konnte ich mich sofort identifizieren. Und dieser Name hat mir auch ganz, ganz, ganz viel Schwierigkeiten aus dem Leben geräumt. Ich musste mich nicht mehr erklären. Und das finde ich ganz wichtig, weil egal wo du warst, du hattest einfach keine Antwort darauf. Du konntest einfach, ich habe auch manchmal Geschichten erfunden, nur damit Ruhe war. Und jetzt konnte ich sagen, ich bin Afrodeutsch. Es war so, dass ich dann allein das Gefühl zu sagen, ich bin Afrodeutsch, das war eine Identität. Sie war für mich auch international. Ich gehörte zu einer Gruppe von Menschen in der ganzen Welt. Und es war für mich so befreiend zu erfahren, wenn ich gefragt wurde, ich habe schon immer drauf gegiert dann, frag mich ruhig. Ich habe dieses Wort ganz bewusst eingesetzt und habe dann richtig, ich habe ganz stolz gesagt, ich bin Afrodeutsch. Je nachdem, in welchem Kontext, auch schwarze Deutsche, gerade in meinem Beruf. Und ich habe die Gesichter gesehen und ich habe sie stehen lassen mit diesem Wort. Und das war meine Waffe. Und das war Widerstand. Das war, ich musste mich nicht mehr erklären. Und deshalb verstehe ich nicht so ganz, was du, Thülin, gesagt hast. Wir müssen neue Begriffe finden. Oder, nee, du hast es nicht Begriffe genannt. Du hast irgendwas mit Bürger gesagt, irgendwie, ne? Er hat gesagt, neue Bürgerschaft. Ja, genau. Da wollte ich wissen, was verstehst du darunter? Wie soll das aussehen? Und ich finde es auch schwierig, man kann darüber theoretisch reden, wie man sich bezeichnen soll oder wie man sich nicht bezeichnen soll. Im Alltag sieht es anders aus, weil du bist nicht immer gewappnet, jetzt da so einen, sag ich mal jetzt, theoretischen Begriff zu finden. Im Alltag wirst du jedes Mal von Neuem geschockt, wenn irgendwas in der Richtung hin auf dich zukommt. Und dafür, und da bin ich eben so dankbar dafür, dass es eben jetzt gerade für mich diesen Begriff Afrodeutsch oder Schwarze Deutsche gibt, weil es ist das, was ich bin. Und das ist, und da hast du recht, Hüllen, es ist wirklich so, wenn wir ihnen das zeigen, wir müssen uns nicht mehr erklären, in keiner Weise. Es ist deren Problem, zu überlegen, warum nennt die sich so. Die sollen zu denken anfangen, was passiert ist, was auch immer ist, ne? Und darüber, wie gesagt, also ich finde schon, dass ich mich gerne bezeichnen möchte. Ich möchte zu einer Gruppe gehören. Ich möchte, ja, zu Menschen gehören. Und apropos Verbündete, ist notwendiger denn je. Es ist allerhöchste Zeit, dass wir nicht mehr darüber nachdenken, wer ist mehr diskriminiert, wer hat mehr Probleme, weil die Zeiten sind nicht anders als früher. Früher war es subtiler, aber jetzt geht es ganz konkret an uns. Und noch ein letztes. Ein deutscher Pass kann im Notfall so schnell entzogen werden. Das haben wir 33 erlebt. Und die Sintis und Romas können ein Lied davon singen. Wir haben genau 7 Minuten. Wenn wir die Fragen antworten sollen, dann müssen wir anfangen. Ist das kurz? Kann das kurz zusammengefasst werden? Super, dann. Danke, weil sonst kommen wir nicht auf die Antworten. Wenn wir über Identität sprechen, besonders über die Identität der Gruppe oder die Menge Menschen, die als Deutsche mit Migrationshintergrund hier sind und hier leben, wir müssen nicht vergessen, andere Seite auch sehen, die Deutsche, die nicht diese Erfahrung haben, wie die mit ihrer eigenen Identität rumgehen. Seit 6 Jahren lebe ich in Deutschland, arbeite ich hier in verschiedenen Arbeitsmarkts und auch an der Universität. Was ich beobachtet habe, dass die deutsche Gesellschaft, die nicht Fluchterfahrung oder Migrationserfahrung haben, sind selber sehr beschäftigt mit ihrer eigenen Identität. Das Problem ist, wenn wir hier sitzen als Migranten, nur über unsere Identität sprechen, als Deutsche, die schon zu dritte oder zweite Generation gehören oder die schon neuer sind und versuchen eigentlich von Papier Deutsche zu werden, können wir nicht nur hier sitzen und über unsere Identität sprechen, sondern sollen wir uns mit diesem Problem und von anderer Seite auch beschäftigen. Das heißt, wir brauchen unbedingt einen Raum, um diesen Dialog zu haben miteinander, mit den Deutschen, die Bio-Deutsche sind und nicht diese Erfahrung haben, um eine gemeinsame Lösung oder gemeinsame Identität zu finden. Das finde ich sehr wichtig, und weil diese Deutsche mit Migrationshintergrund ist nicht ein Begriff, der von Radikalen in dieser Gesellschaft durchgeführt haben oder formuliert wurde, sondern von die Leute, die schon demokratisch hier eine Integration und Immigrationspolitik oder Einwanderungspolitik durchführen. Richtig oder falsch, da können wir darüber sprechen, aber wir müssen diese Zielgruppe zu erreichen irgendwie und diesen Dialog zu ermöglichen. Sonst verlieren wir. Danke sehr. Ich denke, wir sollen mit den Antworten anfangen, ja, weil eigentlich ist unser Panel schon zu Ende. Also, wir haben diese vier Fragen. Ich denke, dass diese Frage von Ria, Afrodeutsch, kann ich drauf antworten, die neue Formen von Bürgerschaft. Dann haben wir eine sehr wichtige Frage von Seide, diese Verbindungen und Solidarisierungsformen, Menschen, die Rassismus erfahren, finden können. Welche von euch hat Lust, darauf zu antworten? Ich habe Lust. Super, danke. Also als allererstes mal herzlichen Dank auch für die Impulse und auch für die Kritik, weil ich denke, wir dürfen und sollten auch unterschiedliche Meinungen haben und die sollten auch irgendwie gezeigt werden, denn in allererster Linie sind wir die Menschen, die alle gleich sind, weil wir einen Migrationshintergrund haben oder Vordergrund. Vordergrund, ne? Ja, so sage ich. Und dass wir sozusagen auch da unterschiedliche Diskussionen führen dürfen, auch untereinander und voneinander lernen können. Und ich bezeichne mich auch als Afrodeutsche und ich habe es heute nicht erwähnt, aber es ist für mich auch eine schöne Bezeichnung und eine sehr dankenswerte Bezeichnung, wie gesagt, vor 32 Jahren und vor vielen Jahren zuvor schwarze Schwestern mit Sternchen diesen Weg gegangen sind und dafür bin ich dankbar für diesen Kampf und ich finde halt es genauso wichtig, dass wir dass wir über Identitäten reden hier in Deutschland, ist keine Frage. Und ich dachte eigentlich, dass das Panel das sichtbar gemacht haben, dass Identitäten, dass wir hier eigentlich keine von uns sich da irgendwo genau festlegen will und gleichzeitig aber auch wieder doch festlegen kann. Und das da drin dürfen wir uns bewegen und das finde ich großartig. Und der letzte Punkt, den ich da drin habe, als es darum ging, dass es so ein Battle von Unterdrückungen gibt, ich finde das eigentlich nicht, weil ich denke, dass die Leute, die am meisten Unterdrückung erfahren, auch die Leute sein sollten, die die Definitionsmacht da drin haben und dass wir denen zuhören, die irgendwie in dieser Gesellschaft irgendwie schauen müssen, dass wir an die denken. Und das ist für mich eine Frage von, wer hat welches Privileg, wer hat welche Ressourcen. Und dadurch ist es mir einfach wichtig zu sagen, okay, es gibt Leute unter uns in Bezug auf Klasse und Alter und Race und Gender und all die anderen Unterdrückungsformen, die mitgedacht werden wollen und sollten. Und deswegen mein Plädoyer, hey, gut, dass wir unterschiedliche Meinungen haben, gut, dass wir miteinander lernen können und dass Identitäten hier so diskutiert werden dürfen. Danke. Ich mache im Schnelldurchlauf mal so versuche Antworten zu geben oder was zusammenzufassen. Also ich finde es großartig und die Selbstbezeichnung von Afrodeutsch oder Schwarze Deutsche, also Respekt. Wir aus dem Raum Middle East haben keine solche Bezeichnung. Die Geschichten sind sehr unterschiedlich. Was du sagst, ist ganz wichtig und wenn jemand sagt, ich bin Schwarze Deutsche, ist es auch für viele eine Provokation oder eine Auseinandersetzung, die koloniale, postkoloniale Geschichte. Aber wir, also wenn ich sage wir, hier sind noch einige, wir sind die Kanakenkinder. So. Und wir haben eine ganz andere Geschichte, nicht um abzuheben oder zu differenzieren, aber wie wir darin überhaupt für uns weiterkommen politisch, ist noch eine Auseinandersetzung. Und da könnte ich nochmal auf die Frage zurückgehen mit dem aus der Türkei. Selbstverständlich, wir sind auch aus der Türkei und nicht Türken. Und die Auseinandersetzung hier ist keine von wir wollen deutsch sein, sondern es ist tatsächlich auch eine interne vielleicht, ich denke, das hat vielleicht mit Zeit zu tun, aber es hat auch mit dem Blick zu tun, dass jetzt mit der Welle aus der Türkei wir hier auch in Schubladen gesteckt werden. Und den Begriff Türkieli aus der Türkei haben auch Menschen hier schon sehr lange verwendet. Wir sind nicht die klassischen nationalistischen Almancıs, sondern wir sind Weltbürgerinnen, wir sind einfach, was wir sind und freuen uns, dass jetzt so viele noch dazukommen. Wir können sehr viele Geschichten erzählen und ich glaube, die werden die neu zugezogenen auch bereichern und bewegen. Was wir nicht brauchen, ist ein gegenseitiges Belehren von Begriffen oder von Verständnis. Und keiner von uns hier hat eine große Bemühung von, ich will Deutsch sein und Deutsch sein ist so wichtig. Aber wir müssen uns gerade gesellschaftlich positionieren. Und es gibt viele Momente im Alltag, wo ich schreien muss, ich bin Deutsch, ob es dir passt oder nicht. Und das ist keine ethnische Zugehörigkeit, das ist kein Nationalismus, sondern es ist gerade eine richtig provokante Haltung, um Verhältnisse durcheinander zu bringen. Und ich finde, jetzt in dieser Zeit sollten wir uns mehr zuhören und nicht reindringen und Dinge vielleicht kurz analysieren und vorgeben. Was ich verstehe mit der Frage von Seide, neue Bündnisse, wie können Rassismuserfahrungen zum Beispiel verbinden? Da können auch Personen, die gerade aus der Türkei oder aus dem Mittleren Osten migrieren, auch ein Lied singen und andocken. Aber nicht in dem, was wir seit unserer Geburt oder auch unsere Eltern erlebt haben, einfach oberflächlich durcheinander bringen. Weil dafür haben wir auch viel gelitten. Also dann gehe ich auch schnell durch. Diese Frage, warum Identität überhaupt wichtig ist, denke ich, es muss nicht wichtig sein. Es ist manche Menschen wichtig und andere Menschen nicht. Ja, das ist kein Muss. Wir haben darüber geredet, weil das in diesem Kontext passend war. Über Afrodeutsch und neue Formen von Bürgerschaft wollte ich persönlich dazu sagen, dass wir mit jeder Generation neu uns auseinandersetzen müssen mit diesen Wörtern, die wir nutzen. Ich finde das eine sehr schöne Identitätsform. Ich feiere das. Ich fühle mich als Mensch aus Afrika nicht davon angesprochen. Sehr oft, wenn ich mit anderen Menschen, die als Afrodeutsch identifiziere, diese Menschen sehen mich nicht als Teil dieser Gemeinschaft. Und da denke ich, ist in jeder Generation was auszuhandeln, wem diese Wörter ansprechen. Und das ist wirklich aus mich liebevoll und mit ganz viel Nachdenken gesagt. Einfach basiert auf Erfahrungen, die ich jeden Tag mache. Und dann diese gemeinsame Identität auszuhandeln mit die Deutsch-Deutsche, die, da sage ich, sind wir 500 Jahre lang dabei, das zu machen und machen wir weiter. Das ist eine sehr gute Aufgabe, wir nehmen es an. Und letzte, diese Frage von Verbindungen und Solidarisierung. Ich denke, es ist Zeit, dass wir in alle unsere Communities eine offene, liebevolle Auseinandersetzung durchführen, was in unsere Communities für Diskriminierung aller Arten jeden Tag passiert. Ich denke, wir müssen und sollen ein bisschen unsere eigene Hausaufgabe machen. dass wir sehen, dass intersektionell ganz viele Ausschlüsse sind in unsere Communities. Auf dieser Basis von transparenter, liebevoller, offener Auseinandersetzung können wir reale Bündnisse schaffen. Aber solange wir, ich denke auch, gewaltvolle Konflikte und Diskriminierung ausüben aufeinander, Menschen, die queer sind, Menschen, die anders als uns ausschauen. Es heißt, wir haben alle die gleiche Information als die Mehrheitsgesellschaft. Dann sollen wir in unsere Communities gucken, diese Trans-Community-Arbeit machen und ehrlich sein, mit was wir immer noch zu tun haben. Da möchte ich jetzt schon drauf antworten. Es geht darum, dass wir diesen Begriff Afrodeutsch genommen haben, oder er kam ja eigentlich, also Audre Lorde hat uns genannt, weiß ich das Wort nicht, aber ist egal. Bindestrichmenschen, genau, Bindestrichmenschen, konnte ich mich auch damit identifizieren. Aber dieses Wort Afrodeutsch ist entstanden, weil es erstmal von den Afrodeutschen, die halt hier waren, auch die Bewegung angestoßen worden ist. Wir haben, und ich erinnere mich noch sehr gut, eine meiner ersten Konferenzen, die ich mitgemacht habe, habe ich gesagt, wie gesagt, Fettnäpfchen gibt es überall, ich tappe immer rein, was habe ich mit Afrika zu tun? Ich habe es sehr schnell gelernt. Und alle anderen auch. Wir haben diskutiert, wir haben uns wirklich auch Mühe gegeben und haben dann erkannt, und haben uns dann eben schwarze Menschen in Deutschland genannt, ganz bewusst und vor allem auch mit der ganzen Überzeugung. Das wollte ich sagen. Und ich danke dich dafür, dass ihr das gemacht habt. Ich fand das einfach toll. Danke sehr. Danke sehr.